Sie sind allein auf der Welt. Nur sie sind wichtig und müssen im Mittelpunkt stehen. Probleme und das Wissen von anderen interessiert sie nicht. Wenn etwas gegen sie läuft, dann drehen sie am Rad. Alle anderen sind im Unrecht und nur sie sind die, die alles wissen. Helfen dir, egal wie es dir geht. Sie denken